Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Heute nicht nur zur Weihnachtszeit von Heinrich Böll, geschrieben 1952. Dieses Hörspiel ist eigentlich fast eine Lesung. Das erlauben wir uns zu Bölls morgigem 100. Geburtstag. Sie hören Heinz Rühmann. In unserer Verwandtschaft machen sich Verfallserscheinungen bemerkbar, die man eine Zeit lang stillschweigend zu übergehen sich bemühte, deren Gefahr ins Auge zu blicken man nun aber entschlossen ist. Die ebenso dicke wie harte Kruste der Anständigkeit beginnt zu brechen, Schimmelpilze der Zersetzung haben sich eingenistet, ganze Kolonien tödlicher Schmarotzer, die das Ende der Unbescholtenheit einer ganzen Sippe ankündigen. Ja, heute müssen wir es bedauern, die Stimme unseres Vetters Paul überhört zu haben, der schon früh begann, auf die schrecklichen Folgen aufmerksam zu machen, die ein an sich harmloses Ereignis haben würde. Dieses Ereignis selbst war so geringfügig, dass uns das Ausmaß der Folgen nun erschreckt. Paul hat schon früh gewarnt. Leider genoss er zu wenig Reputation. Er hat einen Beruf erwählt, der in unserer gesamten Verwandtschaft bisher nicht vorgekommen ist, auch nicht hätte vorkommen können. Er ist Boxer geworden. Schon in seiner Jugend schwermütig und von einer Frömmigkeit, die immer als inbrünstiges Getue bezeichnet wurde, ging er früh auf Bahnen, die meinem Onkel Franz, diesem herzensguten Menschen, Kummer bereiteten. Er liebte es, sich der Schulpflicht in einem Umfang zu entziehen, der nicht mehr als normal bezeichnet werden kann. Er traf sich mit fragwürdigen Kumpanen in abgelegenen Parks und dichten Gebüschen vorstädtischer Prägung. Dort übten sie die harten Regeln des Faustkampfs, ohne sich bekümmert darum zu zeigen, dass das humanistische Erbe vernachlässigt wurde. Diese Bengels zeigten schon früh die Untugenden ihrer Generation, von der sich ja inzwischen herausgestellt hat, dass sie nichts taugt. Die erregenden Geisteskämpfe früherer Jahrhunderte interessieren sie nicht. So sehr waren sie mit den fragwürdigen Aufregungen ihres eigenen Jahrhunderts beschäftigt. Pauls offenbar aufrichtige Frömmigkeit schien zunächst im Gegensatz zu stehen zu diesen regelmäßigen Übungen in passiver und aktiver Brutalität. Doch heute beginne ich manches zu ahnen. Ich werde darauf zurückkommen müssen. Paul also war es, der schon frühzeitig warnte, der sich vor allem von der Teilnahme an gewissen Feiern ausschloss, das Ganze als Getue und Unfug bezeichnete, sich vor allen Dingen später weigerte, an Maßnahmen teilzunehmen, die zur Erhaltung dessen, was er Unfug nannte, sich als erforderlich erwiesen. Doch wie gesagt, er besaß zu wenig Reputation, um in der Verwandtschaft Gehör zu finden. Sein Bruder aber, mein Vetter Johannes, ein Mensch, für den ich jederzeit meine Hand ins Feuer gelegt hätte, dieser erfolgreiche Rechtsanwalt, Lieblingssohn meines Onkels Franz, soll sich der kommunistischen Partei genähert haben. Ein Gerücht, das zu glauben ich mich hartnäckig weigere, na, das geht denn doch zu weit. Und meine Cousine Luzi, bisher eine normale Frau, soll sich nächtlicherweise in anrüchigen Lokalen von ihrem hilflosen Gatten begleitet Tänzen hingeben, für die ich kein anderes Beiwort als existenzialistisch finden kann. Onkel Franz selbst, dieser herzensgute Mensch, soll geäußert haben, er sei lebensmüde. Er, der in der gesamten Verwandtschaft als ein Muster an Vitalität galt und als ein Vorbild dessen, was man uns einen christlichen Kaufmann zu nennen gewohnt hat. Arztrechnungen häufen sich, Psychiater, Seelentestler werden einberufen und nur einzig, ja, meine Tante Miller, die als die Urheberin all dieser Erscheinungen bezeichnet werden muss, erfreut sich bester Gesundheit, lächelt, ist wohl und heiter, wie sie es fast immer war. Ihre Frische und Munterkeit beginnen jetzt uns langsam aufzuregen, nachdem uns ihr Wohlergehen lange Zeit so sehr am Herzen lag. Denn es gab eine Krise in ihrem Leben, die bedenklich zu werden versprach. Gerade darauf muss ich näher eingehen. Es ist einfach, rückwirkend den Herd einer beunruhigenden Entwicklung auszumachen, und merkwürdig, jetzt, wo ich es nüchtern betrachte, kommen mir die Dinge, die sich seit fast 2 Jahren bei unseren Verwandten begeben, so außergewöhnlich vor, dass wir früher hätten auf die Idee kommen können, es stimme etwas nicht. Tatsächlich, es stimmt etwas nicht. Und wenn überhaupt jemals irgendetwas gestimmt hat, also ich zweifle daran, hier gehen Dinge vor sich, die mich mit Entsetzen erfüllen. Tante Miller war in der ganzen Familie von jeher wegen ihrer Vorliebe für die Ausschmückung des Weihnachtsbaumes bekannt. Eine harmlose, wenn auch spezielle Schwäche, die in unserem Vaterland ziemlich verbreitet ist. Ihre Schwäche wurde allgemein belächelt. Und der Widerstand, den Paul von frühester Jugend an gegen diesen Rummel an den Tag legte, war immer Gegenstand heftiger Entrüstung, zumal Paul ja sowieso eine beunruhigende Erscheinung war. Er weigerte sich, an der Ausschmückung des Baumes teilzunehmen. Das alles verlief bis zu einem gewissen Zeitpunkt normal. Meine Tante hatte sich daran gewöhnt, dass Paul den Vorbereitungen in der Adventszeit fernblieb, auch der eigentlichen Feier, und erst zum Essen erschien. Man sprach später nicht mehr darüber. Ja, auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, muss ich hier eine Tatsache erwähnen, die wirklich eine ist. Ganz kurz sei darauf hingewiesen, dass wir in den Jahren 1939 bis 1945 Krieg hatten. Ja, im Krieg wird gesungen, geschossen, geredet, gekämpft, gehungert und gestorben. Und es werden Bomben geschmissen, es sind lauter unerfreuliche Dinge, mit denen ich meine Zeitgenossen in keiner Weise langweilen will. Ja, ich muss sie nur erwähnen, weil der Krieg auch Einfluss auf die Geschichte hat, die ich erzählen will. Denn der Krieg wurde von meiner Tante Milla nur registriert als eine Macht, die schon Weihnachten 1939 anfing, ihren Weihnachtsbaum zu gefährden. Allerdings war ihr Weihnachtsbaum von einer besonderen Sensibilität. Die Hauptattraktion am Weihnachtsbaum meiner Tante waren gläserne Zwerge, die in ihren hoch erhobenen Armen einen Korkhammer hielten und zu deren Füßen glockenförmige Ambosse hingen. Unter den Fußsohlen der Zwerge waren Kerzen befestigt, und wenn ein gewisser Wärmegrad erreicht war, geriet ein verborgener Mechanismus in Bewegung, eine hektische Unruhe teilte sich den Zwergenarmen mit, und sie schlugen wie irr mit ihren Korkhämmern auf die glockenförmigen Ambosse und riefen so, ein Dutzend an der Zahl, ein konzertantes, elfenhaft feines Gebimmel hervor. Und an der Spitze des Tannenbaumes hing ein silbrig gekleideter, rotwangiger Engel, der in gewissen Abständen seine Lippen voneinander hob und Frieden flüsterte. Frieden! Frieden! Frieden! Frieden! Außerdem gab es am Tannenbaum meiner Tante natürlich Zuckerringel, Gebäck, Engelhaar, Marzipanfiguren und nicht zu vergessen Lametta. Und ich weiß noch, dass die sachgemäße Anbringung des vielfältigen Schmuckes erhebliche Mühe kostete, die Beteiligung aller erforderte und die ganze Familie am Weihnachtsabend vor Nervosität keinen Appetit hatte, die Stimmung dann, wie man so sagt, einfach grässlich war. Ausgenommen natürlich meinen Vetter Paul, der an diesen Vorbereitungen ja nicht teilgenommen hatte und als einziger Braten und Spargel, Sahne und Eis in sich hineinlöffelte. Kamen wir dann am zweiten Weihnachtstag zu Besuch, und wagten die kühne Vermutung, das Geheimnis des sprechenden Engels beruhe auf demselben Mechanismus, der gewisse Puppen veranlasst, Mama oder Papa zu sagen, so ernteten wir nur höhnisches Gelächter. Ja, nun wird man sich denken können, dass in der Nähe fallende Bomben einen solchen sensiblen Baum aufs Höchste gefährdeten. Es kam zu schrecklichen Szenen, wenn die Zwerge vom Baum gefallen waren. Einmal stürzte sogar der Engel. Meine Tante war untröstlich. Sie gab sich unendliche Mühe, nach jedem Luftangriff den Baum komplett wiederherzustellen, ihn wenigstens während der Weihnachtszeit zu erhalten. Aber schon im Jahre 1940 war daran nicht mehr zu denken. Wieder auf die Gefahr hin, mich sehr unbeliebt zu machen, muss ich hier kurz erwähnen, dass die Zahl der Luftangriffe auf unsere Stadt tatsächlich erheblich war, von ihrer Heftigkeit ganz zu schweigen. Jedenfalls wurde der Weihnachtsbaum meiner Tante, ein Opfer, von anderen Opfern zu sprechen, verbietet mir der rote Faden, der modernen Kriegsführung. Fremdländische Ballistiker löschten seine Existenz vorübergehend aus. Es tat uns leid, dass meine Tante nach harten Kämpfen, endlosen Disputen, nach Tränen und Szenen sich bereit erklären musste, für Kriegsdauer auf ihren Baum zu verzichten. Unglücklicher, oder soll ich sagen glücklicherweise, war dies fast das Einzige, was ich vom Krieg zu spüren bekam. Der Bunker, den mein Onkel baute, war einfach so bombensicher. Außerdem stand jederzeit ein Wagen bereit, meine Tante Milla in Gegenden zu entführen, wo von der unmittelbaren Wirkung des Krieges nichts zu sehen war. Es wurde alles getan, um ihr den Anblick der grässlichen Zerstörungen zu ersparen. Meine beiden Vettern hatten das Glück, den Kriegsdienst nicht in seiner härtesten Form zu erleben. Johannes trat schnell in die Firma meines Onkels ein, die in der Gemüseversorgung unserer Stadt eine entscheidende Rolle spielt. Zudem war er gallenleidend. Paul hingegen wurde zwar Soldat, war aber nur mit der Bewachung von Gefangenen betraut. Ein Posten, den er zur Gelegenheit nahm, sie auch bei seinen militärischen Vorgesetzten unbeliebt zu machen, indem er Russen und Polen wie Menschen behandelte. Meine Cousine Luzi war damals noch nicht verheiratet und half im Geschäft. Einen Nachmittag in der Woche half sie im freiwilligen Kriegsdienst in einer Hakenkreuzstickerei. Ja, doch will ich hier nicht die politischen Sünden meiner Verwandten aufzählen. Mein Onkel Franz, dieser herzensgute Mensch, hat sich fast 50 Jahre hindurch erhebliche Verdienste erworben, indem er in tropischen und subtropischen Ländern Apfelsinen und Zitronen aufkaufte und sie gegen einen entsprechenden Aufschlag weiter in den Handel gab. Im Kriege dehnte er sein Geschäft auch auf weniger wertvolles Obst und auf Gemüse aus. Aber nach dem Kriege kamen die erfreulichen Früchte, denen sein Hauptinteresse galt, als Zitrusfrüchte wieder auf und wurden Gegenstand des schärfsten Interesses aller Käuferschichten. Hier gelang es Onkel Franz, sich wieder maßgebend einzuschalten, und er brachte die Bevölkerung in den Genuss von Vitaminen und sich in den eines ansehnlichen Vermögens. Aber er war fast 70, wollte sich nun zur Ruhe setzen und das Geschäft seinem Schwiegersohn übergeben. Da fand jenes Ereignis statt, das wir damals belächelten, das uns heute aber als Ursache der ganzen unseligen Entwicklung erscheint. Meine Tante Milla fing wieder mit dem Weihnachtsbaum an. Das war an sich harmlos. Sogar die Zähigkeit, mit der sie darauf bestand, dass alles so sein sollte wie früher, entlockte uns nur ein Lächeln. Zunächst bestand wirklich kein Grund, diese Sache allzu ernst zu nehmen. Zwar hatte der Krieg manches zerstört, das wiederherzustellen uns mehr Sorge bereitete. Aber warum, so sagten wir uns, einer charmanten alten Frau diese kleine Freude nehmen? Jedermann weiß doch, wie schwer es war, damals Butter und Speck zu bekommen. Es soll sogar Leute gegeben haben, denen die Beschaffung von Brot für ihre Familie Schwierigkeiten bereitet hat. Ich habe jedenfalls davon gehört. Aber sogar für meinen Onkel Franz, der über die besten Beziehungen verfügte, war die Beschaffung von Marzipanfiguren, Schokoladenkringeln und Kerzen im Jahre 1945 unmöglich. Erst im Jahre 1946 konnte alles bereitgestellt werden. Glücklicherweise war noch eine komplette Garnitur von Zwergen und Ambossen und ein Engel erhalten geblieben. Ich entsinne mich des Tages noch gut, an dem wir eingeladen waren. Es war im Januar 1947. Kälte herrschte draußen. Das Volk klagte über Hunger. Aber bei meinem Onkel war es warm und es herrschte kein Mangel an Essbarem. Und als die Lampen gelöscht, die Kerzen angezündet waren, als die Zwerge anfingen zu hämmern, der Engel Frieden flüsterte, Frieden, fühlte ich mich lebhaft zurückversetzt in eine Zeit, von der ich angenommen hatte, sie sei vorbei. Immerhin, dieses Erlebnis war, wenn auch überraschend, so doch nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich war, was ich 3 Monate später erlebte. Meine Mutter, es war Mitte März geworden, hatte mich hinübergeschickt, nachzuforschen, ob bei Onkel Franz nichts zu machen sei. Es ging ihr um Obst. Ich schlenderte in den benachbarten Stadtteil, es war schon Frühling, die Luft war mild, es dämmerte. Ahnungslos schritt ich an bewachsenen Trümmerhalden und verwilderten Parks vorbei, öffnete das Tor zum Garten meines Onkels, als ich plötzlich bestürzt stehen blieb. In der Stille des Abends war sehr deutlich zu hören, dass im Wohnzimmer meines Onkels gesungen wurde. Singen ist eine gute deutsche Sitte und es gibt der Frühlingslieder eine Menge. Hier aber hörte ich deutlich: Ich muss gestehen, dass ich verwirrt war. Ich ging langsam näher, wartete das Ende des Liedes ab. Vorhänge waren zugezogen, ich beugte mich zum Schlüsselloch. In diesem Augenblick drang das Gebimmel der Zwergenglocken an mein Ohr und ich hörte deutlich das Flüstern des Engels. Ich hatte nicht den Mut einzudringen und ging langsam nach Hause zurück. In der Familie rief mein Bericht allgemeine Belustigung hervor. Aber erst als Paul auftauchte und uns Näheres berichtete, erfuhren wir, was geschehen war. Um Maria Lichtmeß herum, zu der Zeit also, wo man in unseren Landen die Christbäume plündert, sie dann auf den Kehricht wirft, wo sie von nichtsnutzigen Kindern aufgegriffen, durch Asche und sonstigen Unrat geschleift und zu mancherlei Spiel verwendet werden, um Lichtmeß herum war das Schreckliche geschehen. Als mein Vetter Johannes am Abend des Lichtmesstages, nachdem er letztes Mal der Baum gebrannt hatte, begann, die Zwerge von den Klammern zu lösen, fing meine bis dahin so milde Tante aufs Jämmerlichste zu schreien an, und zwar so heftig und plötzlich, dass mein Vetter erschrak, die Herrschaft über den leise schwankenden Baum verlor, und schon war es geschehen. Es klirrte und klingelte, Zwerge und Glocken, Ambosse und der Spitzenengel. Alles stürzte hinunter und meine Tante schrie. Sie schrie fast eine Woche. Neurologen wurden herbeitelegrafiert, Psychiater kamen in Taxen herangerast, aber alle, auch Kapazitäten, verließen achselzuckend, ein wenig erschreckt, das Haus wieder. Keiner hatte diesem unerfreulich schrillen Konzert ein Ende bereiten können. Nur die stärksten Mittel brachten für einige Stunden Ruhe. Doch ist die Dosis Luminal, die man einer 60-Jährigen täglich verabreichen kann, ohne ihr Leben zu gefährden, leider gering. Es ist aber eine Qual, eine aus allen Leibeskräften schreiende Frau im Hause zu haben. Schon am zweiten Tag befand sie die Familie in völliger Auflösung. Auch der Zuspruch des Priesters, der am heiligen Abend der Feier beizuwohnen pflegte, blieb vergeblich. Meine Tante schrie. Paul machte sich besonders unbeliebt, weil er riet, einen regelrechten Exorzismus anzuwenden. Der Pfarrer schalt ihn. Die Familie war bestürzt über seine mittelalterlichen Anschauungen. Ach, der Ruf seiner Brutalität überwog für einige Wochen seinen Ruf als Faustkämpfer. Inzwischen wurde alles versucht, meine Tante aus diesem Zustand zu erlösen. Sie verweigerte die Nahrung, sprach nicht, schlief nicht. Man wandte kaltes Wasser an, heißes, Fußbäder, Wechselbäder. Die Ärzte schlugen in Lexika nach, suchten nach dem Namen dieses Komplexes. Fanden ihn nicht. Und meine Tante schrie. Sie schrie so lange, bis mein Onkel Franz, dieser wirklich herzensgute Mensch, auf die Idee kam, einen neuen Tannenbaum aufzustellen. Die Idee war ausgezeichnet, aber sie auszuführen erwies sich als äußerst schwierig. Es war fast Mitte Februar geworden, und es ist verhältnismäßig schwer, um diese Zeit einen diskutablen Tannenbaum auf dem Markt zu finden. Die gesamte Geschäftswelt hat sich längst mit erfreulicher Schnelligkeit übrigens auf andere Dinge eingestellt. Karneval ist nah, Masken und Pistolen, Cowboyhüte und verrückte Kopfbedeckungen für Chartersfürstinnen füllen die Schaufenster. Jedenfalls Tannenbäume gibt es um diese Zeit auf dem regulären Markte nicht. Es wurde schließlich eine Expedition raublustiger Enkel mit Taschengeld und einem scharfen Beil ausgerüstet. Sie fuhren in den Staatsforst und kamen gegen Abend, offenbar in bester Stimmung, mit einer Edeltanne zurück. Aber inzwischen war festgestellt worden, dass 4 Zwerge, 6 glockenförmige Ambosse und der Spitzenengel völlig zerstört waren. Die Marzipanfiguren und das Gebäck waren raublustigen Enkeln zum Opfer gefallen. Auch diese Generation, die dort heranwächst, taugt nichts. Und wenn je eine Generation etwas getaugt hat, ich zweifle daran, so komme ich doch zu der Überzeugung, dass es die Generation unserer Väter war. Obwohl es an Barmitteln, auch an den nötigen Verbindungen nicht fehlte, dauerte es weitere 4 Tage, bis die gesamte Ausrüstung komplett war. Währenddessen schrie meine Tante ununterbrochen. Telegramme an die deutschen Spielzeugzentren, die gerade im Aufbau begriffen waren, wurden durch den Äther gejagt, Blitzgespräche geführt, von jungen, erhitzten Postgehilfen wurden mitten in der Nacht Expresspakete angebracht, durch Bestechung wurde kurzfristig eine Einfuhrgenehmigung aus der Tschechoslowakei durchgesetzt. Diese Tage werden in der Chronik der Familie meines Onkels als Tage mit außerordentlich hohem Verbrauch an Kaffee, Zigaretten und Nerven erhalten bleiben. Inzwischen fiel meine Tante zusammen. Ihr rundliches Gesicht wurde hart und eckig, der Ausdruck der Milde wich dem einer unnachgiebigen Strenge. Sie aß nicht, trank nicht, schrie dauernd, wurde von 2 Krankenschwestern bewacht und die Dosis Luminal musste täglich erhöht werden. Paul erzählte uns, dass in der ganzen Familie eine krankhafte Spannung geherrscht habe, als endlich am 12. Februar die Tannenbaumausrüstung wieder vollständig war. Die Kerzen wurden entzündet, die Vorhänge zugezogen, meine Tante aus dem Krankenzimmer herübergebracht und man hörte unter den Versammelten nur hysterisches Schluchzen und ebenso hysterisches Kichern. Der Gesichtsausdruck meiner Tante milderte sich schon im Kerzenschein. Und als die Wärme der Kerzen den richtigen Grad erreicht hatte, die Glasburschen wie irr anfingen zu hämmern, schließlich auch der Engel, Frieden, flüsterte, Frieden, ging ein wunderschönes Lächeln über ihr Gesicht. Und kurz darauf stimmte die ganze Familie erleichtert das Lied »O Tannenbaum« an. Um das Bild komplett zu haben, hatte man auch den Pfarrer eingeladen, der ja üblicherweise den Heiligen Abend bei Onkel Franz zu verbringen pflegte. Auch er lächelte. Auch er war erleichtert und sang mit. Was kein Test, kein tiefen psychologisches Gutachten, kein fachmännisches Aufspüren verborgener Traumata vermocht hatte, das fühlende Herz meines Onkels hatte das Richtige getroffen. Die Tannenbaumtherapie dieses herzensguten Menschen hatte die Situation gerettet. Meine Tante war jedenfalls beruhigt und fast, so hoffte man damals, noch geheilt. Und nachdem man einige Lieder gesungen, einige Schüsseln Gebäck geleert hatte, war man müde und zog sich zurück. Und siehe da, auch meine Tante schlief ohne jedes Beruhigungsmittel. Die beiden Krankenschwestern verloren ihren Job, die Ärzte zuckten ihre Schultern und alles schien in Ordnung zu sein. Meine Tante aß wieder, trank wieder, war wieder liebenswürdig und milde. Aber am Abend darauf, als die Dämmerstunde nahte, saß mein Onkel Zeitung lesend neben seiner Frau unter dem Baum, als diese plötzlich sanft seinen Arm berührte und zu ihm sagte, »So wollen wir denn die Kinder zur Feier rufen. Ich glaube, es ist Zeit.« Mein Onkel gestand uns später, dass er erschrocken gewesen sei. Er sei aber aufgestanden, habe in aller Eile die Kinder zusammengerufen, auch die Enkel, und einen Boten zum Pfarrer geschickt. Der Pfarrer erschien etwas abgehetzt und erstaunt, aber man zündete die Kerzen an, ließ die Zwerge hämmern, den Engel flüstern, man sang, aß Gebäck und alles schien in Ordnung zu sein. Frieden, Frieden, Frieden, Frieden, Frieden. Nun ist die gesamte Vegetation gewissen biologischen Gesetzen unterworfen und Tannenbäume, dem Mutterboden entrissen, haben bekanntlich die verheerende Neigung, Nadeln zu verlieren, besonders wenn sie in warmen Räumen stehen. Und bei meinem Onkel war es warm. Die Lebensdauer der Edeltanne ist etwas länger als die der gewöhnlichen, wie die bekannte Arbeit Abies vulgaris und Abies nobilis von Dr. Hergenring ja bewiesen hat. Doch auch die Lebensdauer der Edeltanne ist nicht unbeschränkt. Schon als Karneval nahte, zeigte es sich, dass man würde versuchen müssen, meiner Tante neuen Schmerz zu bereiten. Der Baum verlor rapide an Nadeln. Und beim abendlichen Singen der Lieder wurde ein leichtes Stirnrunzeln bei meiner Tante bemerkt. Auf Anraten eines wirklich hervorragenden Psychologen wurde nun der Versuch unternommen, in leichtem Plauderton von einem möglichen Ende der Weihnachtszeit zu sprechen, zumal die Bäume schon angefangen hatten auszuschlagen, was ja allgemein als ein Zeichen des herannahenden Frühlings gilt, während man in unseren Breiten mit dem Wort Weihnachten unbedingt winterliche Vorstellungen verbindet. Mein sehr geschickter Onkel schlug eines Abends vor, die Lieder »Alle Vögel sind schon da« und »Komm lieber Mai und mache« anzustimmen. Doch schon beim ersten Vers des erstgenannten Liedes machte meine Tante ein derart finsteres Gesicht, dass man sofort abbrach und »O Tannenbaum« intonierte. 3 Tage später wurde mein Vetter Johannes beauftragt, einen milden Plünderungsversuch zu unternehmen. Aber schon als er seine Hände ausstreckte und einem der Zwerge den Korkhammer aus den Händen nahm, brach meine Tante in so heftiges Geschrei aus, dass man den Zwerg sofort wieder komplettierte, die Kerzen entzündete und etwas hastig, aber sehr laut in das Lied »Stille Nacht« ausbrach. Aber die Nächte waren nicht mehr still. Singende Gruppen jugendlicher Trunkenbolde durchzogen die Stadt mit Trompeten und Trommeln. Alles war mit Luftschlangen und Konfetti bedeckt. Maskierte Kinder bevölkerten tagsüber die Straßen, schossen, schrien, manche sangen auch. Und einer privaten Statistik zufolge gab es mindestens 60.000 Cowboys und 40.000 Schadersfürstinnen in unserer Stadt. Kurzum, es war Karneval. Ein Fest, das man bei uns mit ebensolcher, fast mit mehr Heftigkeit zu feiern gewohnt ist als Weihnachten. Tante schien blind und taub zu sein. Mit Schrecken musste man feststellen, dass sie sich wirklich in dem Wahn befand, es sei heiliger Abend. Mein Onkel berief jedenfalls eine Familienversammlung ein, bat um Schonung für seine Frau, Rücksichtnahme auf ihren merkwürdigen Geisteszustand und rüstete zunächst wieder eine Expedition aus, um wenigstens den Frieden des abendlichen Festes garantiert zu wissen. Während meine Tante schlief, wurde der Schmuck vom alten Baum ab und auf den neuen montiert. Und ihr Zustand blieb erfreulich. Aber auch Karneval ging vorüber. Der Frühling kam wirklich. Statt des Liedes »Komm, lieber Mai« hätte man schon singen können »Lieber Mai, du bist gekommen«. Es wurde Juni. 4 Tannenbäume waren schon verschlissen. Und keiner der neuerlich zu Rate gezogenen Ärzte konnte Hoffnung auf Besserung geben. Meine Tante blieb fest. Sogar der als internationale Kapazität bekannte Dr. Bless hatte sich achselzuckend wieder in sein Studierzimmer zurückgezogen, nachdem er als Honorar die bescheidene Summe von 1.365 D-Mark kassiert hatte, womit er zum wiederholten Male seine Weltfremdheit bewies. Einige weitere sehr vage Versuche, die Feier abzubrechen oder ausfallen zu lassen, wurden mit solchem Geschrei quittiert, dass man von derlei Interruptionen endgültig Abstand nehmen musste. Das Schreckliche war, dass meine Tante darauf bestand, alle ihr nahestehenden Personen müssten anwesend sein. Zu diesen gehörten der Pfarrer und auch die Enkelkinder. Selbst die Familienmitglieder waren nur mit äußerster Strenge zu veranlassen, pünktlich zu erscheinen. Aber mit dem Pfarrer wurde es schwierig. Einige Wochen hielt er zwar ohne Murren mit Rücksicht auf sein altes Beichtkind durch, aber dann versuchte er, unter verlegenem Räuspern, meinem Onkel klarzumachen, dass es so nicht weiterging. Die eigentliche Feier war zwar kurz, sie dauerte etwa so 38 Minuten, aber selbst diese kurze Zeremonie sei auf die Dauer nicht durchzuführen, behauptete der Pfarrer. Er habe andere Verpflichtungen, abendliche Zusammenkünfte mit seinen Konfratres, seelsorgerische Aufgaben, ganz zu schweigen von samstäglichen Beichthören. Immerhin hatte er einige Wochen Terminverschiebungen in Kauf genommen, aber gegen Ende Juni fing er an, energisch Befreiung zu erheischen. Inzwischen hatte er auch mit meinem Vetter Paul einen fürchterlichen Krach gehabt, der ihm vorwarf, überhaupt an dieser unwürdigen Komödie teilgenommen zu haben. Paul wütete überhaupt in der Familie herum, suchte Komplizen für seinen Plan, seine Mutter in eine Anstalt zu bringen, stieß aber überall auf Ablehnung. Jedenfalls, es machten sich Schwierigkeiten bemerkbar. Eines Abends fehlte der Pfarrer, war weder telefonisch noch durch einen Boten aufzutreiben, und es wurde klar, dass er sich einfach gedrückt hatte. Mein Onkel fluchte fürchterlich. Er nahm dieses Ereignis zum Anlass, die Diener der Kirche Gottes mit Worten zu bezeichnen, die zu wiederholen ich mich weigern muss. In aller äußerster Not wurde einer der Kapläne, ein Mensch einfacher Herkunft, gebeten, auszuhelfen. Er tat es, benahm sich aber so fürchterlich, dass es fast zur Katastrophe gekommen wäre. Ja, immerhin, man muss bedenken, es war Juni, war also heiß. Trotzdem waren die Vorhänge vorgezogen, um winterliche Dunkelheit wenigstens vorzutäuschen. Außerdem brannten Kerzen, dann ging die Feier los und der Kaplan hatte zwar von diesem merkwürdigen täglichen Ereignis schon gehört, aber keine rechte Vorstellung davon. Zitternd stellte man meiner Tante den Kaplan vor. Er vertrete den Pfarrer. Unerwarteterweise nahm sie die Veränderung des Programmes hin. Also, Die Zwerge hämmerten, der Engel flüsterte. Es wurde O Tannenbaum gesungen, dann aß man Gebäck, sang noch einmal das Lied. Und plötzlich bekam der Kaplan einen Lachkrampf. Später hat er gestanden, die Stelle, nein, auch im Winter, wenn es schneit, habe er einfach nicht ohne zu lachen ertragen können. Er prustete mit klerikaler Albernheit los, verließ das Zimmer und ward nicht mehr gesehen. Alles blickte gespannt auf meine Tante. Doch sie sagte nur resigniert etwas von Proleten im Priestergewand und schob sie ein Stück Marzipan in den Mund. Auch wir erfuhren damals von diesem Vorfall mit Bedauern. Doch bin ich heute geneigt, ihn als einen Ausbruch natürlicher Heiterkeit zu bezeichnen. Ich muss hier überhaupt, wenn ich der Wahrheit die Ehre lassen will, einflechten, dass mein Onkel seine Beziehungen zu den höchsten Verwaltungsstellen der Kirche ausgenutzt hat, um sich sowohl über den Pfarrer wie den Kaplan zu beschweren. Die Sache wurde mit äußerster Korrektheit angefasst, ein Prozess wegen Vernachlässigung seelsorgerischer Pflichten wurde angestrengt, der in erster Instanz von den beiden Geistlichen gewonnen wurde. Ein zweites Verfahren schwebt noch. Zum Glück fand man einen pensionierten Prälaten, der in der Nachbarschaft wohnte. Dieser reizende alte Herr hat sich mit Selbstverständlichkeit bereit erklärt, sich zur Verfügung zu halten und täglich die abendliche Feier zu komplettieren. Doch ich habe vorgegriffen. Mein Onkel Franz, der nüchtern genug war zu erkennen, dass keinerlei ärztliche Hilfe zum Ziel gelangen würde, sich auch hartnäckig weigerte, einen Exorzismus zu versuchen, war Geschäftsmann genug, sich nun auf Dauer einzustellen und die wirtschaftlichste Art herauszukalkulieren. Zunächst wurden schon Mitte Juni die Enkelexpeditionen eingestellt, weil sich herausstellte, dass sie zu teuer wurden. Mein findiger Vetter Johannes, der zu allen Kreisen der Geschäftswelt die besten Beziehungen unterhält, spürte den Tannenfrischdienst der Firma Söderbaum auf, eines leistungsfähigen Unternehmens, das sich nun schon fast 2 Jahre um die Nerven meiner Verwandtschaft hohe Verdienste erworben hat. Nach einem halben Jahr schon wandelte die Firma Söderbaum die Lieferung des Baumes in ein wesentlich verbilligtes Abonnement um und erklärte sich bereit, die Lieferfrist von ihrem Nadelbaum-Spezialisten Dr. Alf Ast genauestens festlegen zu lassen, sodass schon 3 Tage, bevor der alte Baum undiskutabel wird, der neue anlangt und mit Muße geschmückt werden kann. Außerdem werden vorsichtshalber 2 Dutzend Zwerge auf Lager gehalten und 3 Spitzenengel sind in Reserve gelegt. Ein Wunderpunkt sind bis heute die Süßigkeiten geblieben. Sie zeigen die verheerende Neigung, vom Baume schmilzend herunterzutropfen, schneller und endgültiger als schmelzendes Wachs, jedenfalls in den Sommermonaten. Jeder Versuch, sie durch geschickt getarnte Kühlvorrichtungen in weihnachtlicher Starre zu halten, ist bisher gescheitert. Ebenso eine Versuchsreihe, die begonnen wurde, um die Möglichkeiten der Präparierung eines Baumes zu prüfen. Doch ist die Familie für jeden fortschrittlichen Vorschlag, der geeignet ist, dieses stetige Fest zu verbilligen, dankbar und aufgeschlossen. Inzwischen haben die abendlichen Feiern im Hause meines Onkels eine fast professionelle Starre angenommen. Man versammelt sich unter dem Baum oder um den Baum herum. Die Tante kommt herein, man entzündet die Kerzen, die Zwerge beginnen zu hämmern, der Engel flüstert: Frieden, Frieden, Frieden, Frieden, Frieden. Dann singt man einige Lieder, knabbert Gebäck, plaudert ein wenig und zieht sich gähnend mit dem Glückwunsch, frohes Fest auch, zurück. Und die Jugend gibt sich den jahreszeitlich bedingten Vergnügungen hin, während mein herzensguter Onkel Franz mit Tante Milla zu Bett geht. Kerzenrauch bleibt im Raum, der sanfte Geruch erhitzter Tannenzweige und das Aroma von Spezereien. Die Zwerge, offenbar ein wenig phosphoreszierend, bleiben starr in der Dunkelheit stehen, die Arme bedrohlich erhoben, und der Engel lässt sein silbriges, offenbar ebenfalls phosphoreszierendes Gewand sehen. Es erübrigt sich vielleicht festzustellen, dass die Freude am wirklichen Weihnachtsfest in unserer gesamten Verwandtschaft erhebliche Einbuße erlitten hat. Wir können, wenn wir wollen, bei unserem Onkel jederzeit einen klassischen Weihnachtsbaum bewundern, und es geschieht oft, wenn wir sommers auf der Veranda sitzen und uns nach des Tages Last und Mühe Onkels milde Apfelsinenbowle in die Kehle gießen, dass von drinnen der sanfte Klang gläserner Glocken kommt. Und man kann im Dämmern die Zwerge wie flinke kleine Teufelchen herumhämmern sehen, während der Engel Frieden flüstert. Frieden, Und immer noch kommt es uns befremdlich vor, wenn mein Onkel mitten im Sommer seinen Kindern plötzlich zuruft: Macht bitte den Baum an. Mutter kommt gleich. Dann tritt meist pünktlich der Prälat ein, ein milder alter Herr, den wir alle in unser Herz geschlossen haben, weil er seine Rolle vorzüglich spielt, wenn er überhaupt weiß, dass er eine und welche er spielt. Aber gleichgültig, er spielt sie, weißhaarig, lächelnd, und der violette Rand unterhalb seines Kragens gibt seiner Erscheinung den letzten Hauch der Vornehmheit. Und es ist ein ungewöhnliches Erlebnis, in lauen Sommernächten den erregten Ruf zu hören: Das Löschhorn! Schnell! Wo ist das Löschhorn? Es ist schon vorgekommen, dass während eines heftigen Gewitters die Zwerge sich plötzlich bewogen fühlten, ohne Hitzeeinwirkung die Arme zu erheben, sie wild zu schwingen, gleichsam ein Extrakonzert zu geben. Eine Tatsache, die man ziemlich fantasielos mit dem trockenen Wort Elektrizität zu deuten versuchte. Eine nicht ganz unwesentliche Seite dieses Arrangements ist die finanzielle. Wenn auch in unserer Familie im Allgemeinen kein Mangel an Barmitteln herrscht, solch außergewöhnliche Ausgaben stürzen die Kalkulation um. Denn trotz aller Vorsicht ist natürlich der Verschleiß an Zwergen, Ambossen und Hämmern enorm. Und der sensible Mechanismus, der den Engel zu einem Sprechenden macht, bedarf der stetigen Sorgfalt und Pflege und muss hin und wieder erneuert werden. Ich habe das Geheimnis übrigens jetzt entdeckt. Der Engel ist durch ein Kabel mit einem Mikrofon im Nebenzimmer verbunden, vor dessen Metallschnauze sich eine ständig rotierende Schallplatte befindet, die mit gewissen Pausen dazwischen Frieden flüstert. Frieden. Alle diese Dinge sind umso kostspieliger, als sie für den Gebrauch an nur wenigen Tagen des Jahres erdacht sind, nun aber das ganze Jahr strapaziert werden. Ich war erstaunt, als mein Onkel mir eines Tages erklärte, dass die Zwerge tatsächlich alle 3 Monate erneuert werden müssen und dass ein kompletter Satz nicht weniger als 128 D-Mark kostet. Er habe einen befreundeten Ingenieur gebeten, sie durch einen Kautschuküberzug zu verstärken, ohne jedoch ihre Klangschönheit zu beeinträchtigen. Ja, dieser Versuch ist gescheitert. Der Verbrauch an Kerzen, Spekulatius, Marzipan, das Baumabonnement, Arztrechnungen und die vierteljährliche Aufmerksamkeit, die man dem Prälaten zukommen lassen muss, alles zusammen, sagte mein Onkel, komme ihn täglich im Durchschnitt auf 11 D-Mark. Ganz zu schweigen von dem Verschleiß an Nerven und von sonstigen gesundheitlichen Störungen, die damals anfingen, sich bemerkbar zu machen. Doch war das im Herbst, und man schrieb die Störungen einer gewissen herbstlichen Sensibilität zu, wie sie ja allgemein beobachtet wird. Das wirkliche Weihnachtsfest verlief ganz normal. Es ging etwas wie ein Aufatmen durch die Familie meines Onkels, da man auch andere Familien nun unter Weihnachtsbäumen versammelt sah, andere auch singen und Spekulatius essen mussten. Aber die Erleichterung hielt nur so lange an, wie die weihnachtliche Zeit dauerte. Schon Mitte Januar brach bei meiner Cousine Luzi ein merkwürdiges Leiden aus. Beim Anblick der Tannenbäume, die auf den Straßen und Trümmerhaufen herumlagen, brach sie in ein hysterisches Geschluchze aus. Dann hatte sie einen regelrechten Anfall von Wahnsinn, den man als Nervenzusammenbruch zu kaschieren versuchte. Sie schlug einer Freundin, bei der sie zum Kaffeeklatsch war, die Schüssel aus der Hand, als diese ihr milde lächelnd Spekulatius anbot. Meine Cousine ist allerdings das, was man eine temperamentvolle Frau nennt. Sie schlug also ihrer Freundin die Schüssel aus der Hand, nahte sich dann deren Weihnachtsbaum, riss ihn vom Ständer und trampelte auf Glaskugeln, künstlichen Pilzen, Kerzen und Sternen herum, während ein anhaltendes Gebrüll ihrem Munde entströmte. Die versammelten Damen entflohen, einschließlich der Hausfrau. Man ließ Luzi toben, wartete in der Diele auf den Arzt, gezwungen zuzuhören, wie drinnen Porzellan zerschlagen wurde. Es fällt mir schwer, aber ich muss hier berichten, dass Luzi in einer Zwangsjacke abtransportiert wurde. Anhaltende hypnotische Behandlung brachte das Leiden zwar zum Stillstand, aber die eigentliche Heilung ging nur sehr langsam vor sich. Vor allem schien ihr die Befreiung von der abendlichen Feier, die der Arzt erzwang, zusehends wohlzutun. Nach einigen Tagen schon begann sie aufzublühen. Schon nach 10 Tagen konnte der Arzt riskieren, mit ihr über Spekulatius wenigstens zu reden. Ihn zu essen weigerte sie sich jedoch hartnäckig. Dem Arzt kam dann die geniale Idee, sie mit sauren Gurken zu füttern, Salate und kräftige Fleischspeisen ihr anzubieten. Und das war wirklich die Rettung für die arme Luzi. Ein Lachen entrang sich ihrem Munde und sie begann die endlosen therapeutischen Unterredungen, die ihr Arzt mit ihr pflegte, mit ironischen Bemerkungen zu würzen. Zwar war die Lücke, die durch ihr Fehlen bei der abendlichen Feier entstand, schmerzlich für meine Tante, wurde aber durch einen Umstand erklärt, der für alle Frauen als hinlängliche Entschuldigung gelten kann. Durch Schwangerschaft. Aber Luzi hatte das geschaffen, was man einen Präzedenzfall nennt. Sie hatte bewiesen, dass die Tante zwar litte, wenn jemand fehlte, aber nicht sofort zu schreien begann. Und mein Vetter Johannes und der Schwager Karl versuchten nun, die strenge Disziplin zu durchbrechen, indem sie Krankheit vorschützten, geschäftliche Verhinderungen oder andere recht durchsichtige Gründe angaben. Doch blieb mein Onkel hier erstaunlich hart. Mit eiserner Strenge setzte er durch, dass nur in Ausnahmefällen Atteste eingereicht, sehr kurze Beurlaubungen beantragt werden konnten. Denn meine Tante merkte jede weitere Lücke in dem singend versammelten Familienkreise sofort und brach in stilles, aber anhaltendes Weinen aus, was zu den bittersten Bedenken Anlass gab. Nach 4 Wochen kehrte auch Luzi zurück und erklärte sich bereit, an der täglichen Zeremonie wieder teilzunehmen. Doch hat ihr Arzt durchgesetzt, dass für sie ein Glas Gurken und ein Teller mit kräftigen Butterbroten bereitgehalten wird, da sich ihr Spekulatius-Trauma als unheilbar erwies. So waren eine Zeit lang die Reihen wieder fest geschlossen, alle Disziplinschwierigkeiten aufgehoben durch meinen Onkel, der hier eine unerwartete Härte bewies. Schon kurz nach dem ersten Jahrestag der ständigen Weihnachtsfeier gingen wirklich beunruhigende Gerüchte um, mein Vetter Johannes sollte sich von einem befreundeten Arzt ein Gutachten haben ausstellen lassen, auf wie lange wohl die Lebensdauer meiner Tante noch zu bemessen wäre. Ein wahrhaft finsteres Gerücht, das ein bedenkliches Licht auf eine allabendlich friedlich versammelte Familie wirft. Das Gutachten soll vernichtend für Johannes gewesen sein. Sämtliche Organe meiner Tante, die zeitlebens sehr solide war, sind völlig intakt. Die Lebensdauer ihres Vaters hat 78, die ihrer Mutter 86 Jahre betragen. Meine Tante selbst ist 62 und so besteht kein Grund, ihr ein baldiges, seliges Ende zu prophezeien. Noch weniger, so finde ich, es ihr zu wünschen. Als meine Tante dann mitten im Sommer einmal erkrankte, Erbrechen und Durchfall suchten diese arme Frau heim, wurde gemunkelt, sie sei vergiftet worden. Aber ich erkläre hier ausdrücklich, dass dieses Gerücht einfach eine Erfindung übelmeinender Verwandter war. Es ist eindeutig erwiesen, dass es sich um eine Infektion handelte, die von einem der Enkel eingeschleppt worden war. Analysen, die mit den Exkrementen meiner Tante vorgenommen wurden, ergaben auch nicht die geringste Spur von Gift. Im gleichen Sommer zeigten sich bei Johannes die ersten gesellschaftsfeindlichen Bestrebungen. Er trat aus seinem Gesangverein aus, erklärte auch schriftlich, dass er an der Pflege des deutschen Liedes nicht mehr teilzunehmen gedenke. Allerdings, ich darf hier einflechten, dass er immer, trotz des akademischen Grades, den er errang, ein ungebildeter Mensch war. Ich weiß von ihm positiv, dass er noch nie ein Feuilleton gelesen hat. Für die Firhymnia war es ein großer Verlust, auf seinen Bass verzichten zu müssen. Mein Schwager Karl fing an, sich heimlich mit Auswanderungsbüros in Verbindung zu setzen. Das Land seiner Träume musste besondere Eigenschaften haben. Es durften dort keine Tannenbäume gedeihen. Deren Import musste verboten oder durch hohe Zölle unmöglich gemacht sein. Außerdem, das seiner Frau wegen, musste doch das Geheimnis der Spekulatiusherstellung unbekannt sein. Und das Singen deutscher Weihnachtslieder einem gesetzlichen Verbot unterliegen. Karl erklärte sich bereit, harte körperliche Arbeit auf sich zu nehmen. Inzwischen sind seine Versuche vom Fluche der Heimlichkeit befreit, weil sich auch in meinem Onkel eine vollkommene und sehr plötzliche Wandlung vollzogen hat. Diese geschah auf so unerfreulicher Ebene, dass wir wirklich Grund hatten zu erschrecken. Dieser biedere Mensch, von dem ich nur sagen kann, dass er ebenso hartnäckig wie herzensgut ist, wurde auf Wegen beobachtet, die einfach unsittlich sind, es auch bleiben werden, solange die Welt besteht. Es sind von ihm Dinge bekannt geworden, auch durch Zeugen belegt, auf die nur das Wort Ehebruch angewandt werden kann. Und das Schrecklichste ist, Er leugnet es schon nicht mehr, sondern stellt für sich den Anspruch, in Verhältnissen und unter Bedingungen zu leben, die moralische Sondergesetze berechtigt erscheinen lassen müssten. Ungeschickterweise wohl diese plötzliche Wandlung offenbar gerade zu dem Zeitpunkt, wo der zweite Termin gegen die beiden Geistlichen seiner Pfarrei fällig geworden war. Onkel Franz muss als Zeuge, als verkappter Kläger einen solch minderwertigen Eindruck gemacht haben, dass es ihm allein zuzuschreiben ist, wenn auch der zweite Termin günstig für die beiden Geistlichen auslief. Aber das alles ist Onkel Franz inzwischen gleichgültig geworden. Bei ihm ist der Verfall komplett, schon vollzogen. Er war auch der Erste, der die grässliche Idee hatte, sich von einem Schauspieler bei der abendlichen Feier vertreten zu lassen. Er hatte einen arbeitslosen Bon Vivant aufgetrieben, der ihn 14 Tage lang so vorzüglich nachahmte, dass nicht einmal seine Frau die ausgewechselte Identität bemerkte. Auch seine Kinder merkten es nicht. Es war einer der Enkel, der während einer kleinen Singepause abends plötzlich in den Ruf ausbrach: »Opa hat Ringelsocken an!« »Opa hat Ringelsocken an!« Wobei er triumphierend das Hosenbein des Bon Vivants hochhob. Für den armen Künstler muss diese Szene schrecklich gewesen sein. Auch die Familie war bestürzt. Und um Unheil zu vermeiden, stimmte man, wie so oft schon in peinlichen Situationen, schnell ein Lied an. Nachdem die Tante zu Bett gegangen war, war die Identität des Künstlers schnell festgestellt. Es war das Zeichen zum fast völligen Zusammenbruch. Immerhin, man muss bedenken, 1,5 Jahre sind eine lange Zeit. Und der Hochsommer war wieder gekommen, eine Jahreszeit, in der meinen Verwandten die Teilnahme an diesem alltäglichen Spiel am schwersten fällt. Lustlos knabbern sie in dieser Hitze an Printen und Pfeffernüssen, lächeln starr vor sich hin, während sie ausgetrocknete Nüsse knacken. Sie hören den unermüdlich hämmernden Zwergen zu und zucken zusammen, wenn der rotwangige Engel über ihre Köpfe hinweg Frieden flüstert. Frieden. Frieden. Frieden. Frieden. Frieden. Aber sie harren aus, während ihnen trotz sommerlicher Kleidung der Schweiß über Hals und Wangen läuft und ihnen die Hemden festklebt. Vielmehr, sie haben ausgeharrt. Geld spielt vorläufig noch keine Rolle, fast im Gegenteil. Man beginnt sich zuzuflüstern, dass Onkel Franz nun auch geschäftlich zu Methoden gegriffen hat, die die Bezeichnung »christlicher Kaufmann« kaum noch zulassen. Er ist entschlossen, keine wesentliche Schwächung des Vermögens zuzulassen, eine Versicherung, die uns zugleich beruhigt und erschreckt. Nach der Entlarvung des Bon Vivants kam es zu einer regelrechten Meuterei, deren Folge ein Kompromiss war. Onkel Franz hat sich bereit erklärt, die Kosten für ein kleines Ensemble zu übernehmen, das ihn, Johannes, meinen Schwager Karl und Luzi ersetzt. Und es ist ein Abkommen getroffen worden, dass immer einer von den Vieren im Original an der abendlichen Feier teilzunehmen hat, damit die Kinder in Schach gehalten werden. Der Prälat hat bisher noch nichts von diesem Betrug gemerkt, den man keineswegs mit dem Adjektiv fromm wird belegen können. Abgesehen von meiner Tante und den Kindern ist er die einzige originale Figur bei diesem Spiel. Es ist ein genauer Plan aufgestellt worden, der in unserer Verwandtschaft Spielplan genannt wird, und durch die Tatsache, dass einer immer wirklich teilnimmt, ist auch für die armen Schauspieler eine gewisse Vakanz gewährleistet. Inzwischen hat man auch bemerkt, dass diese sich nicht ungern zu der Feier hergeben, sich gerne zusätzlich etwas Geld verdienen, und hat mit Erfolg die Gage gedrückt, da ja glücklicherweise an arbeitslosen Schauspielern kein Mangel herrscht. Karl hat mir erzählt, dass sie hoffen können, diesen Posten noch ganz erheblich herunterzusetzen, zumal ja den Schauspielern eine zusätzliche Mahlzeit geboten wird und die Kunst bekanntlich, wenn sie nach Brot geht, billiger wird. Luzis verhängnisvolle Entwicklung habe ich schon angedeutet. Sie treibt sich fast nur noch in Nachtlokalen herum. Und besonders an den Tagen, wo sie gezwungenermaßen an der häuslichen Feier hat teilnehmen müssen, ist sie wie doll. Sie trägt Korthosen, bunte Pullover, läuft in Sandalen herum und hat sich ihr prachtvolles Haar abgeschnitten, um eine schmucklose Fransenfrisur zu tragen, von der ich jetzt erst erfahre, dass sie unter dem Namen Pony schon einige Male modern war. Obwohl ich offenbare Unsittlichkeit bei ihr bisher nicht beobachten konnte, nur eine gewisse Exaltation, die sie selbst als Existenzialismus bezeichnet. Trotzdem kann ich mich nicht entschließen, diese Entwicklung erfreulich zu finden. Ich liebe die milden Frauen mehr, die sich sittsam im Takte des Walzers bewegen, die angenehme Verse zu zitieren verstehen und deren Nahrung nicht ausschließlich aus sauren Gurken und mit Paprika überwürzten Gulaschs besteht. Die Auswanderungspläne meines Schwagers Karl scheinen sich zu realisieren. Er hat ein Land entdeckt, nicht weit vom Äquator, das seinen Bedingungen gerecht zu werden verspricht. Und Luzi ist begeistert. Man trägt in diesem Lande Kleider, die den ihren nicht unähnlich sind. Man liebt dort die scharfen Gewürze und tanzt nach Rhythmen, ohne die nicht mehr leben zu können, sie vorgibt. Es ist zwar ein wenig schockierend, dass diese beiden dem Sprichwort »Bleibe im Lande und nähre dich redlich« nicht zu folgen gedenken. Aber andererseits verstehe ich, dass sie die Flucht ergreifen. Schlimmer ist es mit Johannes. Leider hat sich das böse Gerücht bewahrheitet, er ist Kommunist geworden. Er hat alle Beziehungen zur Familie abgebrochen, kümmert sich um nichts mehr und existiert bei den abendlichen Feiern nur noch in seinem Double. Seine Augen haben einen fanatischen Ausdruck angenommen. Derwisch-ähnlich produziert er sich in öffentlichen Veranstaltungen seiner Partei, vernachlässigt seine Praxis und schreibt wütende Artikel in den entsprechenden Organen. Merkwürdigerweise trifft er sich jetzt häufiger mit Paul, der ihn und den er vergeblich zu bekehren versucht. Bei aller geistigen Entfremdung sind sie sich persönlich etwas näher gekommen. Paul selbst habe ich lange nicht gesehen, nur von ihm gehört. Er soll von tiefer Schwermut befallen sein, hält sich in dämmerigen Kirchen auf. Ich glaube, man kann seine Frömmigkeit getrost als übertrieben bezeichnen. Er fing an, seinen Beruf zu vernachlässigen, nachdem das Unheil über seine Familie gekommen war. Und neulich sah ich an der Mauer eines zertrümmerten Hauses ein verblichenes Plakat mit der Aufschrift »Letzter Kampf unseres Altmeisters Lenz gegen Lecoq«. Lenz hängt die Boxhandschuhe an den Nagel. Das Plakat war von März und jetzt haben wir längst August. Paul soll sehr, sehr heruntergekommen sein. Ich glaube, er befindet sich in einem Zustand, der in unserer Familie bisher noch nicht vorgekommen ist. Er ist arm. Zum Glück ist er unverheiratet geblieben. Die sozialen Folgen seiner unverantwortlichen Frömmigkeit treffen also nur ihn selbst. Mit erstaunlicher Hartnäckigkeit hat er versucht, einen Jugendschutz für die Kinder von Luzi zu erwirken, die er durch die abendlichen Feiern gefährdet glaubt. Aber seine Bemühungen sind ohne Erfolg geblieben. Gott sei Dank sind ja die Kinder begüterter Menschen nicht dem Zugriff sozialer Institutionen ausgeliefert. Am wenigsten von der übrigen Verwandtschaft entfernt hat sich trotz mancher widerwärtigen Züge Onkel Franz. Zwar hat er tatsächlich trotz seines hohen Alters eine Geliebte. Auch sind seine geschäftlichen Praktiken von einer Art, die wir zwar bewundern, aber keinesfalls billigen können. Neuerdings hat er einen arbeitslosen Inspizienten aufgetan, der die abendliche Feier überwacht und sorgt, dass alles wie am Schnürchen läuft. Es läuft auch wirklich alles wie am Schnürchen. Fast 2 Jahre sind inzwischen verstrichen. Eine lange Zeit. Und ich konnte es mir nicht versagen, auf einem meiner abendlichen Spaziergänge einmal am Hause meines Onkels vorbeizugehen, in dem nun keine natürliche Gastlichkeit mehr möglich ist, seitdem fremdes Künstlervolk dort allabendlich herumläuft und die Familienmitglieder sich befremdenden Vergnügungen hingeben. Es war ein lauer Sommerabend, als ich dort vorbeikam. Und schon als ich um die Ecke in die Kastanienallee einbog, hörte ich den Vers. Ein vorüberfahrender Lastwagen machte den Rest unhörbar. Ich schlich mich langsam ans Haus und sah durch einen Spalt zwischen den Vorhängen ins Zimmer. Die Ähnlichkeit der anwesenden Mimen mit den Verwandten, die sie darstellten, war so erschreckend, dass ich im Augenblick nicht erkennen konnte, wer nun wirklich an diesem Abend die Aufsicht führte. So nennen sie es. Die Zwerge konnte ich nicht sehen, aber hören. Ihr zirpendes Gebimmel bewegt sich auf Wellenlängen, die durch alle Wände dringen. Das Flüstern des Engels war unhörbar. Meine Tante schien wirklich glücklich zu sein. Sie plauderte mit dem Prälaten und erst später erkannte ich meinen Schwager Karl als einzige, wenn man so sagen kann, reale Person. Ich erkannte ihn daran, wie er beim Auspusten des Streichholzes die Lippen spitzte. Es scheint doch unverwechselbare Züge der Individualität zu geben. Dabei kam mir der Gedanke, dass die Schauspieler offenbar auch mit Zigarren, Zigaretten und Wein traktiert werden. Zudem gibt es ja jeden Abend Spargel. Wenn sie unverschämt sind, nun, welcher Künstler wäre das nicht, bedeutet dies eine erhebliche zusätzliche Verteuerung für meinen Onkel. Die Kinder spielten mit Puppen und hölzernen Wagen in einer Zimmerecke. Sie sahen blass und müde aus. Tatsächlich, vielleicht müsste man auch an sie denken. Mir kam der Gedanke, dass man sie vielleicht durch Wachspuppen ersetzen könnte. Solche Art, wie sie in den Schaufenstern der Drogerien als Reklame für Milchpulver und Hautcreme Verwendung finden. Ich finde, die sehen doch recht natürlich aus. Tatsächlich will ich die Verwandtschaft einmal auf die möglichen Auswirkungen dieser ungewöhnlichen täglichen Erregung auf die kindlichen Gemüter aufmerksam machen. Obwohl eine gewisse Disziplin ihnen ja nicht schadet, scheint man sie hier doch über Gebühr zu beanspruchen. Ich floh von meinem Beobachtungsposten, als man drinnen anfing, Stille Nacht zu singen. Ich konnte das Lied wirklich nicht ertragen. Die Luft war so lau und ich hatte einen Augenblick lang den Eindruck, einer Versammlung von Gespenstern beizuwohnen. Ich ging sehr schnell weg, um an einer Limonadenbude ein Cola zu trinken. Ein scharfer Appetit auf saure Gurken befiel mich ganz plötzlich und ließ mich leise ahnen, wie sehr Luzi gelitten haben muss. Inzwischen ist es mir gelungen, durchzusetzen, dass die Kinder durch Wachspuppen ersetzt wurden. Die Anschaffung war kostspielig. Onkel Franz scheute lange davor zurück. Aber es war nicht länger zu verantworten, die Kinder täglich mit Marzipan zu füttern und sie Lieder singen zu lassen, die ihnen auf die Dauer psychisch schaden können. Die Anschaffung der Puppen erwies sich als nützlich, weil Karl und Luzi wirklich auswanderten und auch Johannes seine Kinder aus dem Haushalt des Vaters zog. Zwischen großen Überseekisten stehend habe ich mich von Karl, Luzi und den Kindern verabschiedet. Sie erschienen mir glücklich, wenn auch etwas beunruhigt. Auch Johannes ist aus unserer Stadt weggezogen. Irgendwo ist er damit beschäftigt, einen Bezirk seiner Partei umzuorganisieren. Onkel Franz ist lebensmüde. Mit klagender Stimme erzählte er mir neulich, dass man immer wieder vergisst, die Puppen abzustauben. Überhaupt machen ihm die Dienstboten Schwierigkeiten und die Schauspieler scheinen zur Disziplinlosigkeit zu neigen. Sie trinken mehr, als ihnen zusteht und einige sind dabei ertappt worden, dass sie sich Zigarren und Zigaretten einstecken. Ich riet meinem Onkel, ihnen gefärbtes Wasser vorzusetzen und Pappzigarren anzuschaffen. Die einzig Zuverlässigen sind meine Tante und der Prälat. Sie plaudern miteinander über die gute alte Zeit, kichern und scheinen recht vergnügt und unterbrechen ihr Gespräch nur, wenn ein Lied angestimmt wird. Jedenfalls, die Feier wird fortgesetzt. Mein Vetter Paul hat eine merkwürdige Entwicklung genommen. Er ist als Laienbruder in ein Kloster der Umgebung aufgenommen worden. Als ich ihn zum ersten Mal in der Kutte sah, war ich erschreckt. Diese große Gestalt mit der zerschlagenen Nase und den dicken Lippen, sein schwermütiger Blick, erinnerte mich eher an einen Sträfling als an einen Mönch. Es schien fast, als habe er meine Gedanken erraten. Wir sind mit dem Leben bestraft, sagte er leise. Ich folgte ihm ins Sprechzimmer. Wir unterhielten uns stockend. Und er war offenbar erleichtert, als die Glocke ihn zum Gebet in die Kirche rief. Ich blieb nachdenklich stehen, als er ging. Er beeilte sich sehr, und seine Eile schien aufrichtig zu sein.